bunte Gestalten tanzten durch die Nacht. Da han ich im Mondschein ein Mädchen gesehen, die war so geheimnisvoll, so wunderschön. I love you, han ich zu ihr gesagt. Denn heute Abend ist Maskenball, drum ich seh ich dir den Karneval. Bei uns im Fädel, bei uns im Fädel. Denn heute Abend ist Maskenball, drum ich seh ich dir den Karneval. Bei uns im Fädel, tanz mit mir durch die Nacht. Wir liebten uns an den drei tollen Tagen, nur nach dem Namen, da fragte ich nicht.